Ein nationales Seminar über Schutz und Pflege der sumpfigen Marschländer und der Zugvögel am koreanischen Westmeer fand am 12. Juni im großen Studienpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter der Ministerien, zentralen Institutionen, wissenschaftlich-technischen Forschungsanstalten, einschließlich des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz und des Zentralvorstandes des Verbandes für Naturschutz Koreas und der betreffenden Bereiche, sowie die Mitglieder des Internationalen Bundes für Naturschutz, der Ostasiatisch-Ozeanischen Zusammenarbeitsorganisation für Ortswechsel der Zugvögel und der Deutschen Hans-Seidel-Stiftung. Auf dem Seminar wurde die Notwendigkeit für die Forcierung der internationalen Zusammenarbeit bei der Arbeit zum Schutz der Zugvögel hervorgehoben, die mit der Existenz und Entwicklung der Menschen in enger Verbindung steht. Weiter gab es Erläuterungen zu den sumpfigen Marschländern am koreanischen Westmeer, die für das Leben der Zugvögel geeignet sind.